Vom 7. bis zum 13. Dezember berichteten die ausländischen Medien über die revolutionären Tätigkeiten von Genossen Kim Jong-un. Die Nachrichtenagenturen TASS und der Veros von Russland, die Internet-Homepage Hwan Ji-wang, die Zeitung Hwan Chiu-si-bao, die Zeitungen Da Gong-bao und South China Morning Post und der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, die Websites Zungguo Xinnian-wang, Guoji Guangbo-wang, Qingyan-wang und Guangming-wang von China, die Nachrichtenagenturen Kyodo und Zizi und der Fernsehsender NHK von Japan, die Zeitungen Hanoi Mui und Tai Nien und die Internetzeitungen Din Mui und Bao Mui von Vietnam, die thailändische Zeitung Bangkok Post, die Zeitungen The Global New Right of Myanmar und The Mirror Daily und der Fernsehsender von Myanmar, die Zeitungen Don, The Nation, Pakistan Observer und Express Tribune und der Fernsehsender von Pakistan, die indische Zeitung ASEAN Age, die britische Nachrichtenagentur Reuters, die französische Internetzeitung Bang Minute, der amerikanische Sender CNN und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Jong-ilismus-Student-Committees und des nationalen Soziologie-Student-Committees der Demokratischen Republik Kongo teilten mit, dass Genosse Kim Jong-un eine Gefechtsübung der Angehörigen des der 525. Truppe direkt unterstellten Spezialoperationsbataillons der koreanischen Volksarmee geleitet hatte. Die russische Internetzeitung Bremer Peremion meldete, dass er die Schifffahrtübung des Gebirgsinfanteriebataillons der 1045. Truppe der koreanischen Volksarmee begutachtet hatte und die russische Internetnachrichtenagentur Data und die Internet-Homepage irkutsku-blogspot.ru berichteten, dass Kim Jong-un den Kampfflugkunstwettbewerb der Kommandeure der Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee 2016 geleitet hatte. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.